Kundgabe 3174. Empfangen durch Bertha Dudde am 28. und 29.06.1944. Wandlung des Wesens. Kraftanforderung, Wille. Der Wille des Menschen kann eine völlige Wandlung seines Wesens zuwege bringen, wenn er sich die Kraft zur Ausführung erbittet von Gott und dann seinem Willen die Tat folgen lässt. Denn ihm steht die Kraft wohl zur Verfügung, so wie sie angefordert wird. Es muss jedoch erst der Wille des Menschen sich äußern, weil eine Wandlung des Wesens nur im freien Willen stattfinden kann, wenn sich der Mensch mit Gott als dem Geber der Kraft in Verbindung setzt. Es muss also unbedingt Gott anerkannt werden. Der Mensch muss ihm seine Schwäche eingestehen und also sich ihm unterwerfen und ihn in aller Demut um seinen Beistand bitten. Dann hat sich der Gott abgekehrte Wille ihm wieder zugewandt und jede Tat, die er nun vollbringt, wird zu seiner Wandlung beitragen. Denn ein Gott zugewandter Wille kann nun nichts mehr tun, was gottwidrig ist, weil die Kraft aus Gott seinem Wirken zugrunde liegt. Die Verbindung mit Gott ist sein sicherster Schutz dafür, Handlungen zu begehen, die dem Willen Gottes entgegengerichtet sind. Und darum muss inniges Gebet um Kraft ihm stets einen geistigen Fortschritt eintragen, während ein Mensch ohne Kraftanforderung keinen Wandel seines Wesens verzeichnen kann, denn er ist zu schwach, seinen Willen zur Ausführung zu bringen, so wie er sich überheblichen Geistes stark genug dafür glaubt. Irdische Taten zwar wird er ausführen können unter Nützung der ihm ständig zuströmenden Lebenskraft. Es bringen diese aber nur dann eine Wandlung der Seele, seines Wesenhaften zuwege, wenn sie im Liebeswirken bestehen. Und dies bekundet schon einen Gott zugewandten Willen, der auch dann die Verbindung mit Gott anstreben wird. Also wird ein Mensch, der uneigennützige Liebeswerke verrichtet, sich auch bejahend einstellen zu Gott. Er wird die Kraft aus Gott empfangen können, als Folge seines Liebewirkens. Und es ist letzteres dann unbewusstes Anfordern der Kraft, die ihm zur Verfügung steht, während das bewusste Anfordern, das Gebet um Kraft, sein Denken, Wollen und Handeln bestimmt, in Liebe zu wirken, so dass dies gleichfalls geistige Wandlung bedeutet. Es kann aber ein Mensch unentwegt irdisch tätig sein, ohne dass seine Tätigkeit ein Liebeswirken ist. Dann trägt diese Tätigkeit keineswegs zur Wandlung seines Wesens bei, weil ihm nur die Lebenskraft zuströmt, nicht aber die geistige Kraft, die sein Wesen umgestaltet. Und ein solcher Mensch hat unbedingt das Gebet nötig. Er muss sich diese Kraft anfordern, was zuvor seinen Willen bedingt, sich so zu formen, wie es seine Aufgabe ist auf Erden. Dieser Wille aber hat zur Voraussetzung, dass der Mensch einen Sinn und Zweck seines Erdenlebens anerkennt und dass er an eine Wesenheit glaubt, vor der er sich verantworten muss. Mangelt dieser Glaube, dann wird er auch niemals den Willen aufbringen zu einer Wandlung seines Wesens und die dazu nötige Kraft anfordern. Dann lebt er sein Erdenleben völlig erfolglos, so er nicht aus eigenem Antrieb die Liebe übt, die ihn unweigerlich dem Erkennen entgegenführt, so dass er zuletzt doch das rechte Verhältnis zu Gott herstellt, sich ihm anzugleichen versucht und dazu die erforderliche Kraft von dem höchsten und vollkommensten Wesen erbittet. So wie sich nur der Wille Gott zuwendet, nimmt Gott sich auch des Menschen an, da dies schon der Beginn des Wandelns des Wesenhaften ist, dessen gottabgewandter Wille die Ursache seiner Verkörperung auf Erden ist. Doch der Mensch kann die ihm zuströmende Kraft vermehren bis ins Ungemessene, so wie er sie begehrt und darum bittet. Dann wird ihm niemals die Kraft mangeln, an seiner Vollendung zu arbeiten. Er wird fort und fort Liebestaten ausführen können und dadurch sich der ewigen Gottheit angleichen. Und er wird stets mehr und mehr bewusst Fühlung nehmen mit Gott. Denn dies ist das Merkmal der Kraft aus Gott, dass sie zu unentwegter Tätigkeit antreibt und den Menschen Gott entgegenführt, so dass seine geistige Entwicklung ungehindert vor sich geht und er sein Ziel erreicht, solange er auf Erden weilt. Amen.